Dialoge, Seite 306. Leidenschaft zum schwachen Geschlecht nützt einem Herrscher viel mehr, als du glauben magst. Dialoge, Seite 308. Aber im Grunde werde ich ein moralischer Herrscher sein. Ich werde nicht erlauben, dass man über gewisse Grenzen hinausgehe. Ich werde die öffentliche Scham überall dort achten, wo sie geachtet sein will. Schmutzereien werden mir nichts anhaben, denn die Erledigung hässlicher Verwaltungsangelegenheiten werde ich auf andere übertragen.